Erster Ahas war 20 Jahre alt. Er wurde König. Er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Er tat nicht, was Gott gut fand. Er war nicht wie David. Zweiter, er lebte wie die Könige von Israel. Er machte Götzenbilder für Baal. Dritter, er verbrannte Weihrauch im Tal Ben-Hinnom. Er ließ seine Söhne durch Feuer gehen. Er tat schlimme Dinge. Das waren Dinge, die Gott hasste. Vierter, er opferte und verbrannte Weihrauch. Er tat dies auf Hügeln und unter Bäumen. Fünfter, Gott gab Ahas in die Hand der Aramäer. Der König der Aramäer besiegte ihn. Sie nahmen viele Leute gefangen. Sie brachten sie nach Damaskus. Gott gab ihn auch dem König von Israel. Dieser König besiegte Ahas auch. Sechster, Pekach tötete 120.000 Männer in Juda. Das geschah an einem Tag. Diese Männer waren stark. Sie hatten Gott verlassen. Siebter, Sichri war ein starker Mann. Er tötete Prinz Maseja. Er tötete auch Asrikam. Er tötete Elkana, den zweiten Mann nach dem König. Achter, die Israeliten nahmen 200.000 Menschen mit. Es waren Frauen, Söhne und Töchter. Sie nahmen viel Beute. Sie brachten alles nach Samaria. Neunter, ein Prophet Gottes war dort. Sein Name war Odet. Er ging zum Heer, das nach Samaria kam. Er sagte, Gott war zornig auf Juda. Darum gab er sie in eure Hand. Ihr habt viele von ihnen getötet. Zehnter, jetzt wollt ihr diese Menschen zu Sklaven machen. Aber ihr habt auch Fehler gemacht. Ihr habt Fehler gegen Gott gemacht. Elfter, hört auf mich. Schickt die Gefangenen zurück. Sie sind eure Brüder. Gott ist sehr zornig auf euch. Zwölfter, einige Anführer von Ephraim kamen. Ihre Namen waren Asaja, Berechja, Hiskia und Amasa. Sie gingen zu den Soldaten. Dreizehnter, sie sagten, bringt die Gefangenen nicht hierher. Das würde unsere Sünden größer machen. Wir haben schon viele Sünden gegen Gott. Gott ist sehr zornig auf Israel. Vierzehnter, die Soldaten gaben die Gefangenen frei. Sie gaben auch die Beute frei. Das geschah vor den Anführern und dem Volk. Fünfzehnter, einige Männer halfen den Gefangenen. Sie gaben ihnen Kleider und Schuhe. Sie gaben ihnen Essen und Trinken. Sie gaben Eseln für die Schwachen. Sie brachten sie nach Jericho. Dann gingen sie zurück nach Samaria. Sechzehnter, zu dieser Zeit bat König Ahas um Hilfe. Er bat die Könige von Assyrien. Siebzehnter, die Edomiter griffen auch an. Sie besiegten die Leute von Juda. Sie nahmen Gefangene mit. Achtzehnter, die Philister griffen Städte in Juda an. Sie nahmen Beth-Semes und Ayalon ein. Sie nahmen auch Gederoth und Socho ein. Sie nahmen Timna und Gimso ein. Sie blieben dort. Neunzehnter, Gott machte Juda schwach. Das war wegen König Ahas. Ahas hatte schlimme Dinge getan. Er war Gott nicht treu. 20. König Tilgat-Pilneser kam. Er war der König von Assyrien. Er half Ahas nicht. Er machte Ahas Probleme. 21. Ahas nahm Dinge aus Gottes Tempel. Er nahm auch Dinge aus dem Palast. Er gab alles dem König von Assyrien. Aber es half ihm nicht. 22. Ahas hatte viele Probleme. Aber er tat immer noch Böses. Er war Gott nicht treu. 23. Er opferte den Göttern von Damaskus. Diese Götter hatten ihn besiegt. Er dachte, diese Götter helfen. Ich will ihnen opfern. Aber diese Götter brachten ihn zu Fall. Sie brachten ganz Israel zu Fall. 24. Ahas nahm die Dinge aus Gottes Tempel. Er zerbrach sie. Er schloss die Türen des Tempels. Er baute Altäre in Jerusalem. 25. Er baute auch Altäre in jeder Stadt Judas. Dort verbrannte er Weihrauch für fremde Götter. Das machte Gott sehr zornig. 26. Die Geschichte von Ahas steht in einem Buch. Es ist das Buch der Könige von Juda und Israel. 27. Ahas starb. Man begrub ihn in Jerusalem. Aber nicht bei den anderen Königen. Sein Sohn Hiskia wurde der neue König,